Willst du auch noch Kaffee? Ja. Jamel liegt nur wenige Kilometer von der Ostseeküste entfernt. Doch kaum ein Navigationsgerät führt dieses winzige Sackgassendorf zwischen Wismar und Grevesmühlen. Der Musiker Horst und die Krimi-Autorin Birgit Lohmeier haben es dennoch vor 12 Jahren gefunden. Seitdem leben sie in dem ehemaligen Forsthaus und vermieten Ferienwohnungen in der 240 Quadratmeter großen Scheune. Dabei: Es ist, wenn man das Dorf betritt, auch ganz, ganz schnell zu bemerken und zu sehen einfach, dass es ein von Nazis dominiertes Dorf ist, weil die sich nicht entblöden, hier an jeder Ecke, an jeder Hauswand ihre Nazi-Insignien zu malen oder aufzustellen. Also es ist schon wirklich ein Freilichtmuseum geworden des Neonazitums, sagen wir mittlerweile. Da sind Wegweiser unter anderem für Adolf Hitlers Geburtsstadt Braunau. Runen hier, ein Kohlegrill in Form eines KZ-Verbrennungsofens da. Auf einer Garagenwand zwischen zwei völkisch anmutenden Malereien steht: Dorfgemeinschaft Jamel, frei, sozial, national. In mindestens 7 der 10 Häuser leben Leute, die rechts bis rechtsextrem ticken, sagt Birgit Lohmeier. Im Mittelpunkt ein vorbestrafter Abrissunternehmer und Kopf der Neonazi-Szene. Herr Krüger, so heißt der berüchtigte Rechtsextreme hier im Dorf, hatte nämlich sich zwar ruhig verhalten in den Vorjahren, bevor wir herzogen, hatte aber eine Parteikarriere in der NPD angestrebt und das Dorf nach seinem Sinne umgestaltet. Er begann also hier Häuser aufzukaufen von Menschen, die entweder wegziehen wollten oder standen einige Gebäude schon lange leer, und hat dort seine Gesinnungsgenossen einziehen lassen. Insofern war das eine Entwicklung, die wir jetzt natürlich einschätzen können als Parteistrategie, die wir damals, weil wir eben damals noch keine Experten für Rechtsextremismus waren, aber überhaupt nicht absehen konnten. Weil sie offen darauf aufmerksam machen, hätten sie immer mal wieder Ärger. Also wir werden mit Anzeigen überschüttet, wird uns unheimlich viel Aufmerksamkeit zuteil, also dass die Kinder, wenn wir das Dorf verlassen, dann uns auch winken. Also die zeigen uns damit und da spüren wir auch, wir haben euch im Fokus. Es gebe auch ständig üble Nachrede, sie seien nur hinter staatlicher Förderkohle hier, vor allem für Jamelrock, den Förster. Zu diesem kleinen Open-Air-Festival laden die Lohmeiers seit 2007 an jedem letzten Augustwochenende auf ihren Hof. Und wir merken schon, dass es auch ein Bedürfnis ist von vielen Menschen aus der Region, einfach mal in einem geschützten Raum sozusagen das Dorf Jamel aufzusuchen und sich mit uns beiden mal zu unterhalten, was es eigentlich damit auf sich hat, mit den Nazis hier im Dorf, was die tun. Die Idee ist einfach, auch den Neonazis zu zeigen, dass es nicht ihr Dorf ist. Nun habe die Auseinandersetzung eine neue, lebensgefährliche Qualität bekommen, meinen die Lohmeiers. Dass vorige Nacht die große Fachwerkscheune auf ihrem Hof bis auf die Grundmauern abgebrannt ist, halten sie für eine direkte Reaktion auf die Bekanntgabe der für Ende August geplanten Verleihung des Georg-Leber-Preises für Zivilcourage an sie. Die Kriminalpolizei Wismar ermittelt wegen Brandstiftung, denn kurz vor dem Ausbruch des Feuers war eine fremde Person auf dem Grundstück gesehen worden. Einen politischen Hintergrund für die Tat hat sie bislang nicht festgestellt.